Sie hören einen kurzen Dialog. Achten Sie dabei auf den Stammvokal A beim Verb fahren. Ina, fährst du dieses Jahr in den Urlaub? Ja, ich fahre mit meinem Sohn nach Spanien. Das ist ja schön, dass er mit dir noch in den Urlaub fährt. In seinem Alter ist das ja nicht unbedingt oft so. Ja, wir fahren gerne zusammen weg. Einige Verben ändern im Präsens ihren Stammvokal. Zum Beispiel das Verb fahren. Ich fahre, wir fahren, ihr fahrt, sie fahren. Aber du fährst, er, sie, es fährt. Also Achtung, Verben dieser Gruppe ändern ihren Stammvokal im Präsens in der zweiten und dritten Person Singular. Ein Tipp. Oft haben Verben dieser Gruppe auch im Präteritum und im Partizip 2 unregelmäßige Formen. Zum Beispiel fahren, fuhr, ist gefahren. Weitere Beispiele für Verben mit Vokalwechsel sind schlafen, ich schlafe, du schläfst. Laufen. Ich laufe, du läufst. Geben. Ich gebe, du gibst. Essen. Ich esse, du isst. Sehen. Ich sehe, du siehst. Nehmen. Ich nehme, du nimmst. Stoßen. Ich stoße, du stößt. In Ihrem Begleitheft in Übung 16 können Sie einige der Formen jetzt schriftlich üben.